1. Nachdem ein gestorben war, handelten die Israeliten erneuten eine Weise, die Jahwe missfiel. 2. Daraufhin übergab Jahwe sie der Herrschaft Jabins, des Königs von Canaan, der in Hazer residiert. Dessen Heerführer Sisera lebte in Haroseth der Heiden. 3. Angesichts dieser Bedrückung schrien die Israeliten zu Jahwe am Hilf, den Jabin Bisas 900 Eisen Streitwagen und unterdrückte sie 20 Jahr lang mit großer Hart. 4. Zu jener Zeit richtet Deborah, ein Prophetin und die Frau des Lapidoth, die Israeliten. 5. Sie wohnte unter der Deborahpalm zwischen Ramah und Bethel im Gebirge Ephraim, wohin die Israeliten kamen, von ihr Eilspruch zu empfangen. 6. Deborah sandt nach Barak, dem Sohn Abinoms, aus Kedes in Naphtali und ließ in Rufen. Sie teilte ihm mit Jahwe, der Gott Israels, befiehlt dir, sie has Berg Tabor und nimm 10,000 Mann aus den Stammen Naphtali und Sebulon mit dir. 7. Ich word Sisera, den Heerführer Jabins, mit seinen Streitwagen und Truppen zum Bark Kistchen zu dir führen und in den Hand geben. 8. Barak erwidert wenn du mit mir gehst, word ich ziehen, gehst du jedoch nicht mit mir, so word ich es ebenfalls nicht tun. 9. Sie entgegnet, ich word tatsächlich mit dir gehen, allerdings word der Ruhm für diesen Feldzug nicht dir zu teilwerden, den Jahwe word Sisera in die Hand einer Frau geben. Daraufhin bracht Deborah auf und begleitet Barak nach Kedes. 10. Anschließend rief Barak die Stamm Sebulon und Naphtali nach Kedes zusammen, 10,000 Mann folgten im Dorthing, und Deborah zog ebenfalls mit ihm hinauf. 11. Der Kenite Heber hat sich jedoch von den anderen Kenitern, den Nachkommen Hobabs, des Schwiegerväters Moses, getrennten sein Zelti bis zur Ich bei Zarnaim, nahe Kedes, aufgeschlagen. 12. Als Sisera die Nachricht erhielt, dass Barak, der Sohn Abinoms, auf den Berg Tabor gezogen war, 13. Versammelte er all sein 900 Eisenen Streitwagen und sein Gesamtes Kriegsvolk aus Haroseth der Heiden am Bark Kistchen. 14. Daraufhin forderte Deborah Barak auf, steh auf. Dies ist der Tag und dem Jahwe Sisera in den Hand gegeben hat, den Jahwe selbst ist vor dir herzogen. So stieg Barak mit 10,000 Mann vom Berg Tabor herab. 15. Jahwe verset Sisera, sein Streitwagen und sein Gesamtes hier vor Barak in Panik und Verwirrung, so dass Sisera von seinem Wagen stieg und zu Fass floh. 16. Barak verfolgt die Streitwagen und das hier bis nach Haroseth der Heiden, wo bei Sisera's Gesamtes hier durch das Schwertfiel und kein Einzigermann übrig blieb. 17. Sisera war jedoch zu Fass zum Zelt Jails, der Frau des Kenites Heber, geflohen, die Swischen Jabin, dem König von Hazer, und dem Haus des Kenites Heber Frieden herrschte. 18. Jail trat Sisera entgegen und forderte ihn auf, komm herein, mein Herr, komm zu mir, du brauchst nicht zu fürchten. Trat in Zelt ein, und sie bedeckt in mit einem Teppich. 19. Bat sie, gib mir doch etwas Wasser zu trinken, ich bin durstig. Daraufhin offnet sie einen Milchschlauch, gab ihm zu trinken und bedeckt ihn anschließend wieder. 20. Anschließend bat er sie, stell dich in den Zelteingang, und falls jemand kommt und dich fragt, und jemand hier ist, antwort mit seinem Namen. 21. Jail, die Frau Hebers, nahm jedoch einen Zeltflock und einen Hammer, schlich sich leiser und Sisera heran, der fest eingeschlafen war, und trieb ihm den Flock durch die Schlaf in die Erde. So starber. 22. In diesem Moment erschien Barak, der Sisera verfolgt. Jail trat ihm entgegen und rief, komm, ich will dir den Mann sagen, den du suchst. Als eintrat, fand Sisera totem Boden liegen, mit dem Flock noch in seiner Schlaf. 23. Auf dies Weise demütig gotten genem Tag Jabin, den König von Canaan, vor den Israeliten. 24. Die Mark der Israeliten über Jabin, den König von Canaan, nam stetig zu, bis sie in schließlich vollständig vernichteten.